schön«, sagte der Bootsmann. »Ich will's versuchen, aber wenn du deinen Spaß mit mir treibst, dann treib ich meinen auf deinem Buckel mit einem Tauende.« So ging denn der Bootsmann die Allee hinauf, und Keawi stand und wartete. Es war beinahe dieselbe Stelle, wo Kokua die Nacht zuvor gewartet hatte, aber Keawi war fester entschlossen und schwankte nicht einen Augenblick in seinem Vorhaben, nur war seine Seele bitter vor Verzweiflung. Es kam ihm vor, wie wenn er lange Zeit gewartet hätte, als er endlich eine Stimme in der dunklen Allee singen hörte. Er erkannte die Stimme als die des Bootsmannes, aber es war sonderbar, wie betrunken sie plötzlich klang. Dann kam der Mann selbst in den Lichtkreis der Laterne getaumelt. Er hatte des Teufels Flasche in seinen Rock gesteckt und diesen zugeknöpft. Eine andere Flasche hielt er in der Hand, und in dem Augenblick, als er in Sicht kam, hob er sie an seinen Mund und trank. »Du hast sie, wie ich sehe«, sagte Keawi. »Hände weg«, rief der Bootsmann und sprang zurück. »Komm mir bloß einen Schritt zu nah, und ich hau dir in die Fresse. Du dachtest wohl, du könntest mich als deinen Dumm schicken, was?« »Was meinst du?« rief Keawi. »Was ich meine?« brüllte der Bootsmann. »Das ist eine verdammt gute Flasche, jawohl. Das meine ich. Wie ich sie für 2 Centime bekam, kann ich nicht begreifen, aber ganz gewiss sollst du sie nicht für einen kriegen.« »Du meinst, du willst sie nicht verkaufen?« »Nee, Herr«, rief der Bootsmann. »Aber ich will dir einen Schluck von dem Rum geben, wenn du Lust hast.« »Ich sage dir, der Mann, der die Flasche hat, fährt zur Hölle.« »Ich denke, dahin fahre ich sowieso«, antwortete der Matrose. »Und diese Flasche hier ist das Beste, was ich bis jetzt auf der Welt traf, um damit zur Hölle zu fahren.« »Nee, Herr«, rief er noch einmal, »das ist jetzt meine Flasche. Und du kannst sehen, wo du eine andere herkriegst.« »Kann dies wahr sein?« rief Keawi. »Um deinetwillen bitte ich dich dringend, verkaufe sie mir.« »Ach, Quatsch«, antwortete der Bootsmann. »Du dachtest, ich wäre ein Schafskopf. Jetzt siehst du, dass ich keiner bin und damit basta. Wenn du keinen Schluck von dem Rum haben willst, will ich selber einen nehmen. Hier, Prost und gute Nacht.« So ging er denn die Allee hinunter nach der Stadt zu. Und damit verschwindet die Flasche aus dieser Geschichte. Keawi aber rannte zu Kokua, so leicht wie der Wind. Und groß war ihre Freude in dieser Nacht. Und groß war seitdem der Friede aller ihrer Tage im blanken Haus.